Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 55, Vers 3. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein, wie die Gnade, die ich an David bewiesen habe. Gott segne dieses Wort. Zuhören und glauben. Diesen Bibelvers hier lernen wir mehr, was es bedeutet, zuzuhören und zu glauben. Und hier haben wir eben die Prophezeiung unseres Herrn Jesus Christus in Jesaja vorausgesagt. Und das lädt uns ein, eben zuzuhören und auch zu glauben. Ja, und das ist eine ganz wichtige Prophezeiung hier. Und das tun wir ja, wenn wir tagtäglich in Gottes Wort sind, in der Bibel. Und die Einladung ist auch, nicht nur hier und da sporadisch zu lesen, sondern wirklich genau mal in die Bibel reingehen und zu lesen, zuzuhören und auch daran zu glauben. Und geht mal rein, versucht mal mehr über die Person des Propheten Jesajas zu lernen. Ja, wir lernen mehr über den Propheten Jesaja und dem ganzen Buch natürlich, aber geht mal rein in Kapitel 6, Jesaja Kapitel 6 und schaut mal, wie da Jesaja zuhört und auch seinen Glauben ausdrückt, was da passiert. Da lernen wir die Heiligkeit unseres Herrn Gott, ja, dass wir eben also auch Ehrfurcht haben wollen vor unserem Herrgott. Und geht mal selber rein in Jesaja Kapitel 6, lest mal durch das ganze Kapitel 6 und lernt mal mehr, wie da Jesaja Gottes Herz zugewandt ist und wie die ganze, ja, sein Jesajas Wirken und seine Arbeit für Gott wirklich da richtig durchstartet und beginnt. Und das ist schon erstaunlich. Und Jesaja ist, wie gesagt, es ist das Buch aus dem Alten Testament, das im Neuen Testament immer wieder zitiert wird oder paraphrasiert wird oder in irgendeiner Weise in Beziehung steht. Und das ist nicht ohne Grund, denn unser Herr Jesus Christus ist eben in den Prophezeiungen Jesajas, vor allem da, aber auch in den anderen Propheten im Alten Testament, besonders in Jesaja eben vorausgesagt. Ja? Und darauf kommt es an, also zuzuhören und zu glauben. Und ja, Jesaja, wenn ihr wirklich wollt, dann würde ich vorschlagen, lest mal das ganze Buch Jesaja durch. Vielleicht nicht alles an einem Tag, ja. Aber teilt das mal ein, das für euer eigenes Bibelstudium. Und schaut mal, wie Gott da in und durch Jesaja wirkt. Und es ist wirklich eine persönliche Beziehung zu sehen, wie Jesaja, der Mensch, eben sein Herz Gott zugewandt ist. Und das lädt uns ein, zu verstehen, was es bedeutet, in einer persönlichen Beziehung mit Gott, mit unserem Herrn Jesus Christus zu stehen. Das können wir ganz besonders hier im Buch Jesaja nachlesen und, ja, und auch selber zu Herzen nehmen. Also, zuhören und glauben und auch still sein mit unserem Herrn Jesus Christus, darauf kommt es an. Und das lesen wir hier mit dem Propheten Jesaja. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort und dass du uns erinnerst, wie wichtig es ist, zuzuhören und zu glauben, dass Zuhören und Glauben zusammengehören und vor allem auch zu lesen, dass wir in dein Wort gehen und verstehen, dass wir das ohne dein lebendiges Wort, dass wir nicht wachsen können in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Also, wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und vor allem, dass du uns hilfst, zu verstehen, wie eben auch andere Menschen in der Bibel in persönlicher Beziehung mit dir stehen und wie du in und durch diese Menschen gewirkt hast. Und das lädt uns ein, dass du in und durch uns auch wirken kannst. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses und beten dies in deinem Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.